Von dem Sampler Black Hole Styles, das waren Nanotech Pilots mit Part 2 und Juicy Aline. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Palm Skin Productions mit The Beast. Das war der Soundcheck, in dem es heute um Britpop ging. Mein Name ist Thomas Elber und ich sage jetzt schon mal Tschüss.